Die Panama Paper sind keine wirklichen Papiere. Es handelt sich um einen virtuellen, dafür aber umso größeren Berg an elektronischen Daten. Wir haben 3,2 Terabyte Daten auszuwerten. In Dateien entspricht das circa einer Summe von 49 Millionen. Eine unfassbare Menge, die dadurch noch schwieriger wird, dass die Daten großenteils unstrukturiert sind. Außerdem natürlich fremdsprachig, auch ein weiteres Hemmnis für uns für die Bearbeitung der Daten. Sagt Armin Wolf, Leiter der Panama-Ermittlungsgruppe im Kasseler Finanzamt. Seit August 2017 kämpfen sich Wolf und sieben seiner Kolleginnen und Kollegen durch den Datenwust auf der Suche nach deutschen Unternehmen oder Personen, die über den Weg Panama Steuern hinterzogen haben. Der Erfolg bislang allerdings ist in nackten Zahlen begrenzt. Nach Durchsicht von fast 290.000 Dokumenten haben die Finanzbehörden in Deutschland Steuernachzahlungen von 4,2 Millionen Euro gemeldet. Allerdings sind die Meldungen nicht verpflichtend und ein Teil der Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Nach Berechnungen eines internationalen Recherchenetzwerkes sind weltweit durch die Enthüllungen über 1 Milliarde Euro an Steuernachzahlungen oder Strafen gezahlt worden. In Deutschland sollen es bisher rund 150 Millionen Euro sein. Ein Großteil dieses Geldes ist auf Strafzahlungen zurückzuführen, die Banken geleistet haben. Diese Summen tauchen in der Statistik der hessischen Ermittlungsgruppe nicht auf. Die Ermittler in Kassel arbeiten eng mit dem Bundeskriminalamt in Wiesbaden, der Oberfinanzdirektion in Frankfurt und anderen Behörden zusammen. Armin Wolf. Wir sind Dienstleister für die Finanzämter vor Ort. Und vor Ort werden die Ermittlungen geführt, die dann zu Ergebnissen führen. Bis Ende März sind rund 2260 Firmen und knapp 1100 Personen in den Panama-Papieren aufgefallen und an die zuständigen Ermittlungsbehörden und Staatsanwaltschaften weitergeleitet worden. Der Vorsitzende der Deutschen Steuergewerkschaft, Thomas Eigenthaler, lobt die Arbeit der Steuerermittler in Hessen. Er fordert angesichts der Datenmengen aber Verstärkung. Wenn man solche Leaks auswerten muss, so viele Datensätze, braucht man einfach mehr Personal. Und da muss Hessen das natürlich bei seiner Personalausstattung berücksichtigen. Das sieht man in Kassel und Wiesbaden anders. Das Personal reiche aus, man bediene sich moderner Computerprogramme, um Daten und Auffälligkeiten von Firmen und Personen gezielt aus dem Datenberg herauszufischen. Hessens Finanzminister Thomas Schäfer sieht dabei mitunter auch noch andere Dinge als Steuerstraftaten ans Licht kommen. Aus den Papers entstehen auch eine Menge Informationen zu Straftaten mit ganz anderen Dimensionen, von Waffenhandel bis ganz andere Fragestellungen. Das sind ganz andere Formen von Kriminalität, die natürlich nicht durch die Finanzverwaltung auszuwerten sind, sondern am Ende durch das Bundeskriminalamt in seiner Struktur. Insgesamt sind durch die Panama Paper rund 150 Steuerstrafverfahren eröffnet worden. In Zukunft will sich das Ermittlerteam neben den Panama Papers auch anderen Leaks widmen. Insgesamt rechnen die Behörden damit, dass die Steuerstraf- oder Nachzahlungen in den kommenden Jahren signifikant steigen werden.